Ja, ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zu dieser Veranstaltung, der letzten von diesem ersten Tag von Weimar denkt 2. Ich denke, wir haben alle schon ziemlich viele verschiedene Dinge in unserem Kopf und das ist ja auch das Fruchtbare an diesem Weimar denkt Veranstaltung, dass so viele verschiedene Referentinnen und Referenten zusammenkommen, aber es ist auch das Anspruchsvolle, das alles unter einen Hut zu bringen. Vielleicht noch eine Vorbemerkung, wie ich mit diesem Thema der Geschlechterverhältnisse ins Nietzsche-Kolleg kam. Das ist ja nicht unbedingt naheliegend, aber ich habe mir im Vorfeld überlegt, dass es doch einen Zusammenhang gibt. Also ich war auch hier Fellows und Herr Rüdiger Schmidt-Grepey hatte mich damals eingeladen, weil ich so von der Tradition des französischen Poststrukturalismus herkomme, der ja stark von Nietzsche beeinflusst ist. Der nähere Zusammenhang, ich stelle den jetzt einfach mal her, ist eigentlich der, dass Nietzsche eigentlich ja sehr skeptisch war gegenüber dem, was man im 19. Jahrhundert eben noch die Emanzipation der Frau oder die frühe Frauenbewegung nannte. Und ich werde heute ein paar Dinge sagen, die ebenfalls Skepsis hervorrufen können bezüglich der Frage, ist eigentlich die Gleichstellung das, was wir einmal wollten mit der Frauenbewegung, mit der ganzen feministischen Bewegung, respektive welche Fallstricke entstehen durch das, was heute als Gleichstellung bezeichnet wird. Also Nietzsche wurde oft vorgeworfen, er sei misogyn, aber seine Warnungen vor einem zu einfachen Verständnis, was eigentlich genau eine Veränderung im Geschlechterverhältnis zum Besseren sein könnte. Ich glaube, diese Warnung, die ist heute aktueller denn je. Das ist so quasi mein Rahmen. Ich habe meinen Vortrag Privatisieren Sie Ihr Geschlecht mit Ausrufezeichen genannt. Dieses Sie, das sind vor allem die Frauen gemeint. Nämlich Sie sind diejenigen, die heute aufgerufen sind, im Namen Ihrer Gleichstellung eben Ihr Geschlecht selber in die Hand zu nehmen und dafür zu sorgen, dass Sie sich gleichstellen. Und das auch meiner Meinung nach servieren dürfen. Genau. Wunderbar. Wenigstens jetzt für diesen kurzen Moment. Eine zweite Vorbemerkung noch. Ich habe immer Mühe, das heißt, das ist erst das zweite Mal, dass ich in einer Stadt der ehemaligen DDR spreche, in Form eines Vortrags. Und zwar habe ich deshalb Mühe, weil ich denke, dass eigentlich die Frauen, die hier unter der DDR noch gelebt haben, uns sehr viel mehr zu erzählen hätten, auch über die positiven und guten Dinge, die die DDR für Frauen zur Verfügung gestellt hat. Ich würde eigentlich lieber Ihnen das Wort übergeben, aber da ich nun mal hier sitze, übernehme ich auch oder versuche ich zumindest die Verantwortung zu übernehmen für diese westlichen Erzeugnisse, mit denen wir eben meinen, überall auch mit einem gewissen imperialen Gestus uns durchzusetzen, unsere Werte durchzusetzen. Und zu diesem imperialen Gestus gehört eben auch ganz zentral, was im Rahmen der Gleichstellung heute gemacht wird, was unter dem Label Gender auch verhandelt wird. Also dazu werde ich noch mehr sagen. Das heißt, ich möchte im Folgenden ein paar, ich kann das nur sehr schlaglichthaft machen, ich werde ungefähr eine halbe Stunde sprechen, ein paar Charakteristika nennen über die gegenwärtigen Umbrüche in unserer Gesellschaft und was diese bedeuten für die Geschlechterverhältnisse, also für das Verhältnis zwischen Männern und Frauen in der gegenwärtigen Restrukturierung der gesamten Gesellschaft, die allgemein als Neoliberalismus bezeichnet wird. Das Spezielle an dem gegenwärtigen Umbau, den wir haben, ist, dass es sich um eine gesamtgesellschaftliche, ich würde fast sagen Revolution handelt, in der es einen großen Konsens gibt, nämlich der Gleichstellung der Geschlechter. Also wir sind nicht mehr in einem traditionalen oder traditionellen System, wo ganz klar Geschlechterhierarchien oder zumindest Geschlechterstereotypen propagiert werden, sondern wir leben in einer Gesellschaft, die sowohl von Staatenseite aus wie von, ich würde jetzt mal sagen, von einer Mehrheit der Gesellschaft ein Konsens getragen wird, dass man Geschlechterungleichheiten abbauen will. Gleichzeitig haben wir eine starke Geschlechterpolitik von offizieller Seite her, die zusammengeht mit dem, was allgemein als eine Reform des Sozialstaates bezeichnet wird. Und in dieser Reform gibt es ganz viele Elemente, die geschlechterwirksam sind, die ganz zentral sind für die Veränderung der Geschlechterverhältnisse, vielleicht sogar auch auf eine Veränderung reagieren. Und diese Elemente gilt es genauer zu untersuchen, weil das Paradox an diesen ganzen Sozialstaatsreformen, die wir gegenwärtig erleben, ist, dass diese meist geschlechtsneutral formuliert werden. Also wenn wir uns die gesamten politischen Programme sowohl auf EU-Ebene wie auch auf Länderebene anschauen, wie die Gesellschaft heute aktiviert, reformiert werden soll, läuft das eigentlich darauf hinaus, dass alle Bürger als Marktteilnehmer reformiert werden sollen. Das heißt, vor dem Markt sind eigentlich alle Menschen gleich, auch geschlechtsneutral. Es ist also die Leitidee einer Figur, eines Marktteilnehmers, der ohne Geschlecht daherkommt. Auf der anderen Seite gehen aber diese neoliberalen Programme, die Restrukturierung des Sozialstaates, auch damit einher, das wissen Sie alle, dass der Sozialstaat im Wesentlichen seine Dienstleistungen zurückfährt. Also was allgemein als Privatisierung bezeichnet wird, ist eben nicht nur, dass quasi private Unternehmungen öffentliche Dienstleister oder Anbieter übernehmen, sondern es ist auch eine Privatisierung im Sinne von, dass vormals staatliche Leistungen wieder in die Haushalte zurückverlegt werden. Wer genau in diesen Haushalten diese Aufgaben noch übernimmt, ist sehr ungeklärt. Das heißt, wir sind nicht mehr in einer Gesellschaft, wie sagen wir, vor der Krise der 70er Jahre, wo ganz klar vorgesehen war, dass eine Hausfrau zur Verfügung steht und auch freigesetzt wird zeitlich, weil es den männlichen Ernährerlohn gibt, sondern wir sind in einer Gesellschaft, wo der Konsens besteht, alle arbeiten. Das heißt, in diesem ganzen in dieser Aufforderung an jede erwachsene Person, dass sie für ihre Existenz selber sorgen soll, ist eigentlich die Frage, wer die neu anfallenden Aufgaben in den Haushalten übernehmen soll, völlig ungeklärt. Aber das Spezielle ist, dass heute nicht mehr eine offizielle Doktrin besteht, dass Frauen dies tun sollen, denn auch Frauen sollen sich vor dem Markt bewähren, quasi Bürger ist nur derjenige, und das sage ich jetzt absichtlich geschlechtsneutral, der eben ein Marktbürger ist. Wir haben damit eigentlich die paradoxe Situation, dass gerade durch das Abstrahieren von Geschlecht, also dass das keine Rolle mehr spielen soll, ein ganzer Bereich der auf gesellschaftlich notwendigen Aufgaben in einem Graubereich sich selbst quasi überlassen bleibt. Also wir kennen von der Zeit des Fordismus, sagen wir von nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Krise der 70er Jahre, kennen wir diese ganzen offiziellen Leitbilder, die waren geschlechternormativ, das war ganz klar. Es gab diese Mütterideologie, man behauptete auch, Kinder müssten bei den Müttern bleiben, und es gab ganze Leitfäden und Bücher, wie Mütter bei ihren Kindern sein sollten zu Hause. Genau diese Ideologie ist abgebaut worden im Namen und im Dienste der Gleichstellung. Die Schwierigkeit darin besteht nun, wie fassen wir das, was uns darin gegenwärtig geschieht. Ich stütze mich hier auf eine Formulierung oder eine These der kanadischen Politologin Janine Brody. Sie spricht nämlich davon, dass dieses neoliberale Regime, das Geschlechterregime, quasi die Doktrin, die dem zugrunde liegt, nur gefasst werden kann, wenn man es versteht als eine Gleichzeitigkeit, und zwar eine schwierig zu durchschauende Gleichzeitigkeit einer Intensivierung und Erodierung der Bedeutung von Geschlecht. Also Janine Brody sagt, dass die Frauen zwar stillschweigend das hauptsächliche Subjekt sind dieser ganzen Sozialstaatsreformen, dass das aber nicht offiziell in den Programmen erscheint, weil in den offiziellen Gleichstellungsprogrammen, da haben wir Förderprogramme für Frauen, wie sie sich in den Arbeitsmarkt integrieren können, von klein an, also auch Mädchen werden dazu ermutigt, technische Berufe zu lernen. Also es ist nur die Förderung, man sieht darin nur die Förderung von Frauen mit dem Ziel, dass sie gleichgestellt sind. Gleichzeitig haben wir aber durch diesen Sozialabbau, der die privaten Haushalte wieder mit Mehrarbeiten belastet, so etwas wie ein stillschweigender Konsens, dass irgendwer das in den Haushalten übernehmen muss. Aber wie Janine Brody sagt, insofern eben Geschlecht überhaupt aus der ganzen Sozialpolitik verschwunden ist, wird es für Frauen ganz schwierig, diese Lasten, die in die Haushalte zurückfallen, überhaupt noch zu thematisieren als ein Problem, das sie in irgendeiner Weise kollektiv betrifft. Also das sich berufen auf eine kollektive Betroffenheitslage als Frauen wird zunehmend schwierig, weil wir haben von allen Seiten nur die Information, ja, wir wollen doch Frauen fördern, wir wollen Gleichstellung. Niemand mehr vertritt oder fast niemand mehr, vielleicht irgendwo noch in den Schweizer Alpen oder in einem thüringischen Wald, aber so in den großen Metropolen, wo die Politik gemacht wird, vertritt niemand mehr eine Ungleichstellung der Geschlechter. Das heißt, es wird zunehmend schwierig, überhaupt zu artikulieren, welche Probleme noch bestehen und wer und warum vor allem, wer davon betroffen ist. Was wir heute bereits feststellen können, ist, einfach wenn man sich die Statistiken anschaut, dass die Geschlechterungleichheit bezüglich Lohn, auch Vermögenswerten und teilweise sogar wieder politische Partizipation rückläufig ist. Also wir hatten den Höhepunkt so Mitte der 90er Jahre und seit dem Beginn dieses neoliberalen Umbaus sind diese Parameter bereits wieder rückläufig. Das heißt, obwohl die Gleichstellung eines der wichtigsten sozialpolitischen Maßnahmen ist, scheint etwas dabei nicht zu greifen, und das hat primär damit zu tun, dass der Fokus der Gleichstellung nur auf der Arbeitsmarktintegration von Frauen liegt und dass damit das, was die alte Frauenbewegung politisiert hat, nämlich die Hausarbeit, was man heute vielleicht eher als Reproduktionsarbeit oder soziale Reproduktion benennt, dass dieser Bereich vollkommen sich selbst überlassen bleibt. Das heißt, um das zusammenzufassen, während im Fordismus wir ganz eindeutig ein sehr konservatives Geschlechterleitbild hatten, war quasi die Gegenleistung dafür für Frauen, dass sie zumindest freigestellt waren, gewisse Aufgaben in den Haushalten zu übernehmen. Dieses Bild ist ganz klar von links bis rechts in die Kritik geraten. Also auch ich würde nicht dafür plädieren oder möchte nicht so verstanden werden, dass ich quasi wieder das Ernährermodell mit der Hausfrau zurück möchte. Aber die Schwierigkeit besteht, dass durch diese einseitige Fokussierung, dass man meinte, die Gleichstellung wäre erreichbar, wenn Frauen in den Arbeitsmarkt integriert würden, die ganze Frage, wie denn der Bereich der sozialen Reproduktion organisiert werden soll, quasi sich selbst überlassen blieb. Also es gibt bis heute eigentlich auch in der feministischen Theorie fast keine Ansätze, die diesen Aspekt thematisieren. Also wenn Sie sich auch anschauen, offizielle Gleichstellungsprogramme, Förderprogramme, die Frage der Hausarbeit, die kommt schlechterdings nicht vor. Es wird zwar von Kinderkrippen gesprochen, aber beispielsweise zeigen Zeitbudgetanalysen von privaten Haushalten, dass die eigentliche Kinderbetreuung in Familien nur ungefähr 15% der Hausarbeit ausmacht. Also selbst wenn Kinder betreut sind den Tag durch, fallen immer noch 85% Hausarbeiten an. Auch durch die Anwesenheit von Kindern wird die Hausarbeit sehr viel größer. Für die eigentlich keine Konzepte vorhanden sind, also wenn beide arbeiten, gibt es schlechterdings keine politischen Ideen, es gibt nicht mal das politische Bewusstsein, dass hier ein Problem existiert. Jetzt werden Sie vielleicht fragen, was denn die Frage ist, ist das überhaupt relevant, diese Hausarbeit? Ich kann das hier nicht ausführen, aber Die einzigen, die diese Fragen stellen, sind die feministischen Ökonominnen, und die berechnen die Zeit, die in Haushalten gearbeitet wird, und sie versuchen das auch umzusetzen, also umzurechnen, was das wertschöpfungsmäßig bedeutet. Und in Haushalten wird mehr gearbeitet als im Erwerbssektor, sowohl zeitmäßig wie was die Wertschöpfung, wenn man sie fiktiv berechnet, wie was die Wertschöpfung betrifft. Das heißt, wir hätten eigentlich hier einen enormen ökonomischen Umbruch. Also ich sage immer, ich komme aus der Schweiz, und wir meinen ja, wir seien ein Finanzplatz, also sind wir bald auch nicht mehr in der jetzigen Krise, aber wir waren es und bezogen unser Selbstverständnis daraus. Wenn man sich diese Sektoren anschaut, so ist aber die Zeit, die in an Arbeit geleistet wird, auch vom Wert her sehr viel größer. Also das ist ein wichtigerer Wirtschaftssektor als der Finanzsektor in der Schweiz. Das heißt, es sind Größendimensionen, wo wir eigentlich einen wirtschaftlichen Umbruch haben in der Dimension, wie wenn, sagen wir, in der Schweiz von heute auf morgen kein Finanzsektor mehr wäre oder in Deutschland von heute auf morgen keine Automobilindustrie mehr. Es sind Umbrüche von diesem Ausmaß, die aber in keinen ökonomischen oder wirtschaftspolitischen Überlegungen überhaupt erscheinen. Der Umbruch nochmals entsteht dadurch, dass Frauen nicht mehr freigestellt sind, diese Arbeit in Haushalten zu machen, weil selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass alle erwachsenen Bürger erwerbstätig sind und für ihre Existenz selber sorgen können. Also die Leitdoktrin ist die eigene Existenzsicherung. Dass das enorme ökonomische Veränderungen zur Folge haben würde, die man irgendwie lösen müsste, das ist das Nichtgedachte der ganzen gegenwärtigen Gleichstellungspolitik. Und daraus ergeben sich ganz große Widersprüche, und das Problem ist, dass diese Widersprüche gegenwärtig wegen diesem Konsens der Gleichstellung eigentlich gar nicht mehr thematisiert werden können. Das heißt, dieser Konsens der Gleichstellung macht eigentlich, dass Frauen nicht mehr wissen, an wen sie sich eigentlich mit ihren Anliegen richten können oder wenden sollen, weil es ist ja niemand dagegen, dass es diese Gleichstellung gibt. Das ist mal die eine Seite, also die quasi politische Seite dieser ganzen gegenwärtigen Umbrüche mit ihren Widersprüchen, die vor allem eben letztlich doch an Frauen hängen bleibt. Wir haben aber noch ein zweites Problem oder eine zweite Geschichte parallel dazu. Das ist nämlich die Geschichte der Entwicklung der Frauenbewegung selbst und vor allem die Geschichte der feministischen Theorie darin. Diese Geschichte zeichnet sich dadurch aus, dass seit ungefähr auch eben der 90er Jahre das Phänomen auftaucht, dass so an den Universitäten unter dem Label Gender firmiert. Also Gender ist die englische Übersetzung für Geschlecht, für Geschlechterverhältnisse vielleicht auch. Und mit Gender wird im deutschsprachigen Raum vor allem eine ganz bestimmte Vorstellung verknüpft, nämlich dass Geschlechter primär etwas sind, das sich eben über normative Zuschreibungen herstellt. Das heißt, wir haben eine tatsächlich rückblickend betrachtet merkwürdige Situation, dass an den Universitäten eine große Thematisierung von normativen Geschlechterleitbildern beginnt, auch eine Kritik daran, dass wir unter normativen Geschlechterleitbildern angeblich leiden, zu genau diesem Zeitpunkt, wo von offizieller staatlicher Seite her quasi beschlossen wird oder die Doktrin sich durchsetzt, dass diese normativen Geschlechtervorstellungen eigentlich überwunden sind, dass wir in einer offenen, liberalen Gesellschaft leben, wo alle Menschen gleich behandelt werden sollen. An sich ist das Konvergieren dieser beiden Bestrebungen, also auf der einen Seite wird die Kritik an normativen Geschlechterleitbildern gerade in den 90er Jahren an den Universitäten hochaktuell, während auf der anderen Seite eigentlich diese Normen gerade gesamtgesellschaftlich beginnen sehr an Bedeutung zu verlieren. Das an sich ist schon merkwürdig, aber es gibt darin noch eine weitergehende, eben auch problematische Konvergenz. Denn diese Vorstellung, dass wir von normativen Geschlechterleitbildern irgendwie beherrscht werden oder unterdrückt werden, führte dazu, dass die Thematisierung von Fragen der Geschlechterverhältnisse primär zu einer Frage umdefiniert wurde, wie verhalten wir uns, Männer und Frauen, eben beispielsweise servieren wir, oder wer serviert das was, oder wer weist es nachher wieder ab. Die ganze Frage der Geschlechterverhältnisse wurde seit den 90er Jahren vor allem als eine Frage des letztlich eben individuellen Verhaltens umdefiniert. Also ich formuliere das immer so, durch dieses Paradigma von Gender, also das Gender als Geschlechtsidentität, als Stereotyp, das man eben kritisieren oder überwinden will, wurde die Frage der Geschlechterverhältnisse zu einer Frage von Identitäten, Identitätszuschreibungen oder Festschreibungen. Also wer immer an den Universitäten heute zu tun hat oder vielleicht auch in queeren Zusammenhängen, ist der Vorwurf, du schreibst mich auf das und das fest, du rufst mich als Frau oder als Mann an, das ist ein ganz brisanter Vorwurf. Also man will keine Festschreibungen mehr machen, man will keine Identitäten festlegen, man will einen identitätsfreien Raum, weil man annimmt, das sei auch ein herrschaftsfreier Raum. Das Problem ist, dass damit eigentlich die gesamte Geschlechterfrage zunehmend auf eine Frage von Identitäten reduziert wird. Und der Fallstrick darin ist, ja, wenn es an meinem eigenen Verhalten liegt, dann kann ich das auch ändern. Also das ist gleichzeitig ein Angebot. Und obwohl das natürlich von diesen theoretischen Entwicklungen unter dem Label Gender nie so gemeint oder intendiert war, findet man zunehmend diese ganze Vorstellung, dass es sich bei Geschlechterverhältnissen um eine Frage von Identitäten und folglich von Verhalten handelt, dass man auch steuern kann. Also wenn es an meinem Verhalten liegt, kann ich selber was tun. Wir alle können was tun, und zwar im Privaten. Also da findet sich diese Vorstellung der eigenen Handhabbarkeit, die eigentlich von der Theorie auskam, plötzlich in ganz banalen Gleichstellungsprogrammen. Also es gibt da... Das geht so weit, dass man in Managementliteraturen zu Personalentwicklung Zitate von Judith Butler findet. Natürlich war das niemals die Intention von Judith Butler, also die Theoretikerin, die im deutschsprachigen Raum ganz wichtig war für diese Kritik an einer normativen Geschlechtsidentität. Also Judith Butler verknüpft das auch mit einer Kritik an einer normativen Heterosexualität, wie sie sagt. Also dass diese Wandlung quasi des Problems als auf eine Frage der Identität, der persönlichen Identität, dass hier eine merkwürdige und problematische Konvergenz oder auch ein Ineinandergreifen von politischen Anforderungen auf der einen Seite, von der Notwendigkeit auch Frauen in dieser Weise in den Arbeitsmarkt zu integrieren, weil nämlich der männliche Ernährlohn schlicht nicht mehr reichte für eine Familie. Also auf der einen Seite haben wir von staatlicher Seite her den Wunsch, Frauen möchten doch das bitte selber handhaben können. Auf der anderen Seite haben wir in der Theorie diese Entwicklung, die Geschlechterverhältnisse ebenfalls als eine Frage der Identitäten umdefiniert. Und ich glaube, dass was hier aus dem Blickfeld geraten ist, dass wir es mit einer ganz unglücklichen Konvergenz zu tun haben, dass nämlich das, was von Seiten einer Kritik formuliert wurde, also das waren sehr politisch engagierte, von ihrem Selbstverständnis sehr sicher subversive Theoretikerinnen, theoretische Konzepte, dass aber die Forderung der Aufweichung von Geschlechtsidentitäten eigentlich in dem Moment formuliert wurde, wo diese Forderung genau als Anforderung bereits von außen an uns herangetragen wird. Also man kann das ein bisschen zuspitzen, indem man sagt, ich solle ja heute gerade über einen flexibilisierten Gender verfügen. Also das meine ich eben mit der Privatisierung des Geschlechts. Meine geschlechtliche Lage, meine geschlechtliche Position ist das, was ich selber handhaben kann. Es ist nichts mehr, wofür die Gesellschaft zuständig ist, sondern ich soll und ich kann auch selber darüber verfügen. Das heißt, diese Forderung der Theorie, dass wir uns nicht mehr festlegen, dass wir eben plurale Identitäten produzieren und das auch praktizieren in unserem täglichen Sein, dass diese Kritik an Festschreibungen eigentlich bereits eine Anforderung ist. Also wir dürfen nicht nur flexibel sein, sondern wir sollen flexibel sein. Hier hat es ein Ineinandergreifen, das in anderen Bereichen in der Soziologie schon längst thematisiert wird. Also es gibt beispielsweise es gibt verschiedene Bücher, man spricht von der Norm der Abweichung, also man spricht nicht mehr davon, dass die Menschen normiert werden heute, sondern dass sie eigentlich in unendlich viele Möglichkeitsräume gestellt sind und dass viel eher als eine Disziplinierung oder Normierung die Überforderung von angesichts dieser Möglichkeiten das Problem ist oder auch das, was als eine neue Form von Herrschaftstechnologie bezeichnet werden kann. Also was ich damit sagen will, ist, dass infolgedessen, dass wir einen fundamentalen Wandel in den Geschlechterpolitiken haben, die eben gerade nicht mehr mit klassischen Geschlechterstereotypen arbeiten, sondern mit dem Angebot einer weiten Flexibilisierung, dass infolge dieses Wandels die Kritik, die ausging von der feministischen Theorie, zusammenfällt mit den Erfordernissen in diesem Wandel. Also nochmals, das war natürlich nicht intendiert und im Nachhinein ist man immer schlauer, aber ich glaube, wir müssen darüber nachzudenken, welche neuen Formen von geschlechterwirksamen, ich brauche jetzt dieses schöne Wort von Michel Foucault, Menschenregierungskünsten heute im Bereich der Geschlechterpolitiken wirksam sind. Also wenn ich mir diese ganzen Gleichstellungsmanuale anschaue, das sind wirklich Regierungskünste, mit denen die Menschen angeleitet werden, ihr Geschlecht flexibel selber in die Hand zu nehmen. Das Problem ist, dass Männer und Frauen vis-à-vis von diesen Flexibilisierungsanforderungen offenbar ungleich gestellt sind. Das heißt, wir haben so etwas wie ein Paradox, dass gerade durch die Dethematisierung von Geschlecht neue geschlechterhierarchische Strukturen entstehen, was ganz schwierig ist zu durchschauen, weil es primär Frauen sind, die mit etwas verknüpft sind, nämlich mit dieser Vorstellung, es handelt sich um Identitäten, sind auch sie es, die als Erste wieder merken, dass es auf dieser Ebene nicht handhabbar ist. Also wie viele Frauen kennen wir, mich einbegriffen, die versuchen etwas zu managen anhand des eigenen Zeitmanagements etc. etc., das so nicht funktioniert, weil es eben auf der individuellen Ebene gar nicht funktionieren kann. Also ich glaube, dass das, was uns gegenwärtig geschieht, im Namen der Gleichstellung eine Rückverlagerung gesellschaftlicher Probleme in die vermeintliche Handhabbarkeit dieser Probleme auf der Ebene der einzelnen Frau, dass wir so etwas erleben und dass es hier auch eine Sprachlosigkeit gibt, vor allem von Frauen, aber ich denke auch von Männern, die versuchen hier irgendwie Gegengewicht zu leisten und nicht wissen, woher eigentlich das Problem kommt, eben weil es sind ja alle offen, es sind alle für Gleichstellung. Frauen sind in dieser ganzen Vorstellung, es handelt sich um eine Frage des Verhaltens, damit konnotiert oder verknüpft oder wir sagen auf Schweizerdeutsch verbandelt, mit einer Unmöglichkeit auf individueller Ebene etwas handhaben zu sollen, das eigentlich nur gesellschaftlich und kollektiv zu lösen ist. Und es ist das große Versprechen neoliberaler Regierungskünste, alle Probleme in die Handhabbarkeit der Einzelnen zurückzuverlagern. Der Untertitel meines Vortrages war, also wie der neoliberale Umbau heimlich mit den Frauen rechnet, das habe ich versucht darzulegen und warum sie sich nicht dagegen wehren. Es sind heute vor allem junge Frauen, die sehr im Zentrum dieser ganzen politischen Programme stehen. Und zwar im Sinne von, sie bekommen die ganze Aufmerksamkeit. Also sie sind die Hoffnungsträger dieser neuen zukünftigen Gesellschaft und ihnen wird versprochen, dass sie quasi die Zukunft vor sich haben. Und es ist klar, dass junge Frauen dieses Angebot gerne annehmen. Also Angela McRobbie, eine englische Soziologin, spricht davon, dass junge Frauen heute in luminosen Aufmerksamkeitsräumen stehen. Also dieses Wort der Luminosität, das gefällt mir sehr gut. Sie sind im Zentrum und sie müssen sich auch als das Zentrum der Welt empfinden, weil alle Möglichkeiten stehen offen und es wird vielleicht noch da und dort ein Coaching angeboten, dass sie von diesen Möglichkeiten auch richtig Gebrauch machen können. Aber die ganzen gesellschaftlichen Widersprüche, die dahinter stehen, wie soll die Gesellschaft die soziale Reproduktion lösen? Dass dies ein gesellschaftliches Problem ist, das wird nicht gesagt. Und ich glaube, dass diese Verführung gerade für junge Frauen extrem groß ist und für ältere Frauen, zu denen ich mich selber auch zähle, ist es auf der anderen Seite, dass wir immer damit konfrontiert sind, ja, die Jungen, die können das doch handhaben, seht doch und nehmt euch ein Beispiel. Und wenn wir noch mit solchen veralteten Vorstellungen kommen, dass es Strukturen gibt, über die wir nicht verfügen, dann ja, sehen wir gewissermaßen alt aus. Also es ist ganz schwierig, sowohl vis-à-vis so einem, von einem Common Sense, wie auch innerhalb der feministischen Theorie zu sagen, hört mal, wir sind nach wie vor als Frauen kollektiv von Dingen betroffen, weil da heißt es sofort, ja, aber halt mal, das ist eine unzulässige Verallgemeinerung. Es gibt auch ganz viele Unterschiede zwischen Frauen. Wir können nicht mehr in diesem Kollektiv von Frauen sprechen. Das stimmt zu einem gewissen Grad, aber sobald es darum geht, dass es ein zentraler Widerspruch gegenwärtig gibt zwischen der Frage, wie die kapitalistische Wirtschaft Profite herstellt und wie unsere Gesellschaft sich reproduziert, dass es diesen Widerspruch gibt und dass Frauen nach wie vor zentral von diesem Widerspruch betroffen sind und mehr betroffen sind als Frauen, das ist ein strukturelles Problem und da helfen alle Differenzen zwischen Frauen nichts, das zu lösen. Also auch hier gibt es diesen Einwand von Seiten der feministischen Theorie, dass es quasi nicht mehr legitim ist, von einer kollektiven Betroffenheitslage zu sprechen, die meines Erachtens ganz fatale Auswirkungen hat für die Möglichkeit, überhaupt noch politische Forderungen zu stellen als Frauen und von einem feministischen Standpunkt aus. Also diese Rede der Gleichstellung hat auch dazu geführt, dass es eigentlich nicht mehr möglich ist, diese nach wie vor bestehende kollektive Betroffenheitslage noch als solche zu artikulieren. Es ist naheliegend, dass jede Frau dann dieses Problem auf sich nimmt oder versucht, es irgendwie selber zu lösen, weil überhaupt Modelle fehlen, auch theoretische Modelle. Wir finden das nicht mehr so ursprünglich. Mein Verständnis von einem intellektuellen Dasein war, dass wir etwas anbieten müssen, das erklärt, was ein diffuses Unbehagen sein könnte. Und ich glaube, dass die Frauenbewegung und die feministische Theorie diese Aufgabe irgendwie aus den Augen verloren hat. Also dass es nicht mehr möglich ist, diese Unbehagen und große Schwierigkeiten und große Prekarisierungsformen, die Frauen anders betreffen als Männer, in eine Theorie wieder zu fassen, wo sichtbar wird, woher das alles denn eigentlich kommt. Also dass es nicht auf der Ebene der einzelnen Frau verbleibt, sondern wieder zu einem gesellschaftspolitischen Thema werden kann. Also hier hat sich etwas verschränkt in der Entwicklung der Theorie, das sehr gut zusammenpasst mit den Erfordernissen dieses ganzen neoliberalen Umbaus. Ja, ich ende hier mal. Ich denke, es gibt dazu sicher einiges, dass ihr auch noch diskutieren wollt.